Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zu Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute wieder zum Thema Fantheorien mit mir, Meso, und unserem Fantheorien-Gast Flora One. Hallo Flora. Hi. Ja, wir haben immer noch mehr Fantheorien. Wir sind immer noch nicht fertig mit allen den Dingen, über die wir gerne reden würden. Heute eigentlich ein Pluto-Tag. Aber wir machen ein paar kleine Sachen zum Aufwärmen. Ich habe ein kleines von PGSM, damit wir das nicht vergessen. Und zwar ist es eigentlich der Canon, dass Ami sich nicht an ihre Zeit als Dark Mercury erinnert. Und das mag ich nicht. Mein Headcanon ist, sie erinnert sich schon. Aber sie schiebt es noch von sich, weil sie sich damit noch nicht so beschäftigen kann. Oder dass sie... Ich habe generell diese Idee von Gehirnwäsche als Wort stört mich sowieso. Naja, in PGSM wird es immerhin erklärt, man wird mit Magie vollgepumpt. Und alle die Dinge, wie dass das Gedächtnis von Nephritor gelöscht wird, wird mit Magie erklärt. Aber das ist oft so ein Fandom-Ding, dass die Leute denken, man muss nur einen Schalter umlegen. Und ja. Um jemandes Loyalität zu erzwingen, um jemanden wirklich unter die Kontrolle von jemand anderem zu bringen, ist eben sehr viel Zeit und sehr viel Gewalt notwendig. Mich stört immer dieses, dass es auf mit einem Winken von Queen Beryls Hand oder von Queen Siders Hand plötzlich jemand völlig kontrolliert werden kann. Aber das ist nun mal Canon, weil wir wissen, dass eben auch Leute besessen sein können. Von einem Yoma oder einem Schatten von jemand anderem oder generell die Fähigkeit, Menschen zu kontrollieren, haben die Yoma und die Shiteno und Beryl canonmäßig schon immer. Und das muss man so als eine Art Hypnose vielleicht hinnehmen oder als eine Art Besessenheit. Aber bei PGS Army, denke ich, wäre es eben schön, sie würde sich erinnern an ihre Zeit als Dark Mercury. Weil sie ja hinterher sehr wohl versucht, sich mit Nefraito anzufreunden, mit dem sie vorher auch schon im Dark Kingdom ein paar schöne Szenen, oder eine schöne Szene hatte und ein paar weniger schöne, aber ja. Den wollte sie damals schon. Das war ja das Erste, was sie gemacht hat im Dark Kingdom. Sie geht hin zu einem Freund und sagt, wie wär's mit uns? Und er war nicht zugänglich. Und sie hat ihn aber nicht wirklich aus ihren Klauen gelassen. Und das ging dann nahtlos weiter, als sie aus dem Dark Kingdom wieder raus war. Und für die ganze Amine Freito Geschichte nach dem Dark Kingdom wäre viel besser, sie würde sich erinnern. Oder sie würden miteinander reden. Und wir wissen nicht nur für Amine Freito. Ich finde es generell, ich finde es sehr schade für sie. Ja. Wenn, ich meine, sie hat ja auch einen Konflikt damit ausgelebt. Ja. Das hat ja Gründe, warum sie zu Dark Mercury werden konnte. Ja. Und somit ist es ja auch quasi dieses gesamte Durchleben, das ist ja so traumatisch, das bestimmt auch ist. Das hat ja quasi was in ihr ausgelöst. Ja. Und das einfach rauszulöschen und sie das nicht quasi durchleben zu lassen, vor allen Dingen auch, dass nicht nur den Teil, wie sie zu Dark Mercury wurde, sondern am Ende wieder, ich kann mich zwar nicht ganz genau daran erinnern, aber wie sie am Ende wieder zurückkam quasi. Und das sind ja auch. Sie ist ja auch von den Dingen, die sie getan hat, sie sagt, ich muss ja schlimme Dinge getan haben. Aber man kann eben viel mehr an der Wiedergutmachung arbeiten, wenn man diese Dinge tatsächlich nochmal bringen kann. Ja, wenn sie darüber reden kann, wenn die anderen darüber reden können und nicht alle dann sagen, ja, vergiss es, es ist vorbei. Und die Seiten, die sie von sich gezeigt hat, sind ja auch ihre Seiten. Das sind nicht alles Dinge, die man ihr geflößt hat, sondern das sind Dinge, die sie eigentlich in ihrem Leben wahnsinnig gut brauchen könnte. Sagen, ja, was man will. Genau, ich habe auch das Gefühl, dass sie das gemacht hat, so ein bisschen besser konnte, ja, nachdem sie da war. Und total. Das würde auch keinen Sinn machen, dass sie es könnte, wenn sie sich nicht an die Zeit dran erinnern könnte. Ja, ja. Ich denke auch, sie sollte sich erinnern. Auch wenn es nicht immer kennen ist, aber sie sollte. Ja. Sprich, gefällt mir nicht und finde ich nur halb plausibel. Ja. Wir haben den Kennenfall von Umino, der in der Folge mit der Wahrsagerin besessen wird von einer Karte, die Wahrsagerin ihm gibt und sich hinterher nicht erinnert, was er gemacht hat und dann völlig entsetzt ist. Ja, und aber ich finde, auch das ist nicht ein bisschen was anderes. Das war aber ein anderer Fall, denke ich auch. Ja. Natürlich, das ist Yuma und selber böse gewesen sein, das ist, ja, ich glaube das nicht, dass das jedes Mal nach demselben Prinzipien funktionieren muss. Außerdem, das hat ja nichts für ihn zugebracht, das hat ihm ja nichts gebracht in seinem eigenen Fortkommen, in seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Da müsste er es nicht. Und selbst, außerdem, was ist denn, vielleicht kann er sich erinnern und möchte halt so tun, als könnte er sich nicht dran erinnern. Das kann ja genauso sein. Und in beiden Fällen, ob er sich erinnert oder nicht, oder ob es andere ihm sagen, hätte mir auch besser gefallen. Er hätte wirklich sich richtig gut entschuldigt, versucht, das Unrecht wieder gut zu machen. Klar ist es schön, dass Usagi ihm sofort vergibt. Und sagt, ja, ich weiß ja, du hast das nicht gewollt und wir sind trotzdem Freunde und so. Das ist natürlich Usagi, aber mir hätte besser gefallen, wenn er sich persönlich bei jedem entschuldigt hätte, zum Beispiel bei seiner Klassenlehrerin, wenn er, auch wenn er natürlich das nicht wirklich gewollt hat, was er getan hat und nicht bewusst getan hat. Aber so das Thema Wiedergutmachung finde ich schon immer wichtig. Ja, total, das stimmt. Das ist auch gerade für eine Kinderserie wäre ein schönes Vorbild. Ja. Hast du noch ein kleines? Ein kleines, was ich noch habe, wobei das wahrscheinlich ist, mach lieber deine, weil das macht einen neuen Top auf, machen wir nächste Folge. Ich habe noch ein kleines das habe ich bei Luna Whiskers ist das diskutiert worden, warum haben die Animatoren Mamoru älter gemacht? Ja. Und da spukt immer diese Theorie rum, dass die Animatoren ihn nicht leiden konnten. Und sie sagt selber, sie denkt, das haben die nur so als Witz gesagt. Sie glaubt nicht, dass es ein Versuch war, Mamoru schlecht aussehen zu lassen. Nee, und ihre Theorie ist, sie haben einfach nicht verstanden, was Naoko Takeuchi wollte mit Mamoru und sie haben vor allem nicht verstanden, was Mädchen für eine romantische Vorstellung haben. Ja. Und haben eben als ein Team von erwachsenen Männern geschaut, was in anderen Anime als cool rüberkommt, als der coole Fremde oder als romantisch rüberkommt und was sie selber vielleicht noch romantisch finden. Deswegen ist er älter, deswegen hat er ein Auto und ein Motorrad und deswegen hat er dies und das. Und sie sagt, und dann wussten sie nicht, was sie mit ihm anfangen sollen. Es gibt keine Szene, wo er an der Uni ist. Es gibt generell von allem dem, was sie ihm gegeben haben, weil er älter ist, haben sie nicht wirklich viel draus gemacht. Ja. Sie geben Usagi damit einen großen Nachteil und zeigen, wie unsicher Usagi ist, aber beide gehen damit auch nicht um es wird nicht viel draus. Man hat versucht, ihn romantisch aussehen zu lassen, ohne hinterher zu wissen, was man mit ihm anfangen soll, ist so die Theorie. Ja, also ich glaube tatsächlich wirklich nicht, dass es daran liegt, dass sie ihn nicht leiden konnten. Ich glaube total im Gegenteil. Was dagegen spricht, gegen die Theorie, ist ja die grüne Jacke. Weil die grüne Jacke alleine ist die Jacke, die einer von den Machern, ich weiß nicht, ob es ein Produzent oder ein Regisseur war, selber trägt. Da gibt es Fotos von ihm in dieser grünen Jacke. Und die haben sie ihm gegeben, so ein bisschen als Nod dahin. Ich finde, ich weiß auch nicht, warum die Fans sich immer über die grüne Jacke aufregen. Hallo, ich habe die 90er gesehen, ich habe die 80er gesehen, ja, es war echt schlimm. Alles, was wir in Serumon sehen, ist extrem zurückhaltend, verglichen mit dem, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe damals. Ich finde, die Mode geht und ich kannte nicht die Mode in Japan, aber Mamoru, finde ich, ist nicht schlecht gekleidet, vor allem ein grünes Jackett. Hey, das sieht doch gut aus normalerweise. Ich mag nicht, wenn alle Männer schwarz und grau tragen. Oder blau. Er trägt schon die 90er. Definitiv trägt er die 90er. Aber ich glaube, wenn wir bei den 90er-Klamotten sind, die 90er-Klamotten, die Freizeitlegeren, sind halt nicht so gut gealtert. Die sind halt heute alle nicht mehr in. Und das sieht dann halt jetzt albern aus. In den 90ern war das der coolste Scheiß. Ne? Aber ganz davon abgesehen, gerade diese grüne Jacke, die ist definitiv nicht das Schlimmste, was er trägt. Nein. Aber die macht ihn vor allen Dingen noch mal älter. Das ist ein Jackett. Und deswegen, das finde ich eher daran problematisch an dieser Jacke. Aber ganz davon abgesehen, ob was er jetzt trägt oder wie, das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass den Autoren wirklich an ihm gelegen war. Die wollten ihn, aus ihrer Sicht, wollten sie ihn cool machen. Ja. Und sie haben sich gefragt, was ist denn ein cooler Typ? Und ein cooler Typ ist älter, hat geile Autos, hat ein Motorrad, ist so ein bisschen... eher, ne, und ist ein bisschen eher abgeschottet von allem und nicht ganz so emotional. Ja. Und deswegen haben Männer ihre Vorstellung von was ist ein cooler Typ reingebracht, um rüberzubringen. Wahrscheinlich haben sie sich den Manga angeguckt, fanden den Typ nicht ganz so cool. Ja. Weil sie eben diese Vorstellung nicht verstanden haben, haben gesagt, wie machen wir ihn cooler? Dass aber das, was Naoko gemacht hat, sehr viel ansprechender ist als Bild von einem romantischen Mann für junge Mädchen, als das, was die sich vorstellen konnten, diese Erwachsenen. Ne? Da kommen so Sachen dazu, wie sie haben ihm all die Sachen genommen, die ihn ja auch so empathisch gemacht haben. Sie haben ihm seine gesamte Empathie genommen. Sie haben ihm alles Einfühlungsvermögen da mitgenommen. Sie haben ihm die Heilungskräfte genommen. Sie haben ihm all diese Buffer-Charakter-Sachen genommen und stattdessen haben sie gesagt, was können wir ihm denn geben? Rosen. Er wirft mit Rosen. Die Rosen sind okay. Weil das ist ja, Rosen sind romantisch. Rosen sind okay, aber das ist kein Ersatz. Wirklich, es ist kein Ersatz für den Charakter, den er haben sollte. Er hat für das Einfühlungsvermögen und für seine erdverbundenen Kräfte. Ja, ich meine, ich glaube schon, sie haben es mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie wollten diesen Charakter so cool wie möglich machen. Ja. Leider war ihre Vorstellung von so cool wie möglich sehr, sehr eingefahrene Stereotype von Maskulinität. Ja, und sie haben ihn, finde ich, dadurch nicht romantischer hingekriegt. Nein, absolut nicht. Was ich noch witzig finde, was damit in Zusammenhang ist, wir haben vergessen, unsere Theorien zu bewerten. Wir haben ja eigentlich hier eine Skala, wo wir sagen, oder wir haben zwei Maßstäbe, die wir anlegen. Das eine ist es Canon-kompatibel und das zweite ist, wie gefällt es uns? Das machen wir jetzt nicht mehr für die Ami-Geschichte, weil da haben wir, glaube ich, schon gesagt, wie es uns gefällt und wie Canon-kompatibel es ist. Aber ab jetzt müssen wir dran denken. Genau. Weil ich nämlich gleich überleiten will in was anderes, was du gestern gepostet hast zum Thema Naoko Takeuchi und Tuxedo Mask. Das habe ich schon vorher mal gesehen, das finde ich sehr süß. Aber ich würde sagen, die Fantheorie, dass die Animatoren oder das Anime-Team einfach nicht verstanden hat, wie man Mamoru als romantischen Charakter darstellt. Ich würde sagen, das klingt plausibel und mir gefällt das auch. Ja, also beziehungsweise andersrum, ich finde es tatsächlich, mir gefällt es nicht, dass sie ihn nicht mögen. So. Ja. Und ich finde auch nicht, dass es so unfassbar plausibel ist. Eben deswegen, weil er eben, ne, so Sachen wie die grüne Jacke eben. Ich denke, sie mochten ihn schon, aber sie haben ihn nicht verstanden. Genau. Ich denke, sie haben ihn nicht verstanden und das ist der Spindelpunkt. Da hast du völlig recht. Und du hast was gepostet oder gereblockt. Und ich weiß nicht mehr von wem. Aber die Theorie, dass in der Ehe von Takeuchi und ihrem Mann, dass sie der Tuxedo Mask ist, der Mamoru in dieser Ehe. Ja, und dass er eine totale Usagi ist. Genau. Und das fand ich sehr süß. Ja, weil sie ist die, die coolen Autos fährt. Sie ist die, sie ist die Schicke, die eher zurückhaltende, die eher schüchterne, die eher introvertierte. Er ist der Typ, der in seiner Desasterwohnung einfach mal ein paar Jahre nur noch Videos gespielt hat, der aber gleichzeitig offensichtlich ein sehr gutes Herz zu haben scheint und seine Mitarbeiter unfassbar gut im Vergleich zu der anderen Manga-Industrie gut behandelt hat. Und er hat auch von ihm gibt es so ein kleines Doodle in einem seiner Mangas, glaube ich, kommt das her, wo er dann erzählt, dass er Miss Takeuchi geheiratet hat und das letzte Panel davon ist mit Herzchen umringt, wie sie beide zusammen nebeneinander sitzen und arbeiten. Es ist sehr süß, Genau. Und die Fantheorie, dass Naoko Takeuchi ihre eigene Usagi gefunden und geheiratet hat, weil er ein freundlicher, warmherziger Mensch zu sein scheint und genau. Sie die ruhige genau. Luna Wiskas hatte da den Kommentar. Das fand ich eine sehr süße Fantheorie. Ja. Luna Wiskas hatte da den Kommentar zu, dass Naoko, die mit ihrem Porsche vorfährt, um ihren Desaster-Ehemann abzuholen. Ja. Das fand ich schon sehr bildlich. Sehr süß, ja. Doch, das finde ich auch. Das fand ich schön. Also gefällt. Muss nicht keine kompatibel sein, weil es ja kein Headcanon oder so ist. Naja, ist es ja nicht. Naja, aber vielleicht ist es aber auch eine plausible Erklärung dafür, dass sie sie hat ja Usagi geliebt und sie sagt immer wieder, Usagi ist nicht ganz so sehr wie sie, aber sie liebt sie total. Ja. Und dann ist es natürlich auch total plausibel, dass sie sowas sehr charmant findet. Sie hat ja auch mal in einem Interview, wir wollen überall Quellen angeben, aber ich finde die Quelle wahrscheinlich nicht auf Anhieb, gesagt, sie hat sich mit den Freundinnen umgeben, die sie in der Zeit gern gehabt hätte. Also mit den ganzen Mädchen, die sie gezeichnet hat. Das sind Freundinnen, die sie sich gewünscht hat. In denen sieht sie sich nicht selber, aber mit solchen Leuten wäre sie gern befreundet gewesen. Und das passt dann ja auch. Total. Ja. Gut, Pluto? Pluto. Da gibt es so viel Merkwürdigkeiten bei Pluto. Aber da gibt es auch interessante Erklärungen dafür. Ich meine, es gibt Dinge, die kann man nicht wirklich gut erklären. Da habe ich auch kein Headcanon gefunden, nämlich was macht Pluto eigentlich an diesem Tor, das so wichtig ist, dass sie nachher das Tor mit einer Mini-Katze, mit einer Babykatze besetzen kann. Oder auch unbesetzt lassen kann. Letzten Endes, denke ich, ist das aber, dass man Pluto als Kind dorthin verbannt, sozusagen, dass man ihr einen Job gibt, wo sie jahrtausende lang dieses Tor hüten soll. Ich denke, an diesem Tor vergeht die Zeit nicht wie bei uns. Ich denke nicht, dass für Pluto Jahrtausende vergehen. Sie ist dort einsam, aber ich denke, ihr eigenes Zeitgefühl ist nicht vergleichbar mit unserem Zeitgefühl und ich glaube nicht, dass am Zeittor dieselbe Zeit vergeht, die bei uns vergeht. Das möchte ich für sie. Ja. Das finde ich gut. Das will ich für sie. Und das finde ich gut. Dann, das erklärt zwar nicht, wie Pluto dort überhaupt altert oder wann sie dort altert, aber... Naja, ich meine, selbst wenn für sie einfach eine Lebenszeit vorbeigeht, dann ist das immer noch genauso tragisch, als wenn das Tausende von Millionen Jahre sind, die sie da einfach sitzt und zuguckt. Ich denke, wenn du so alt bist, hast du nicht das Zeitgefühl, das wir haben. Selbst wenn man als Mensch angefangen hätte und sehr alt wird, hat man nicht das Zeitgefühl. Aber warum ist das Tor überhaupt jemals unbesetzt? Weil sie hat ja die Fähigkeit zur Zeitreise. Sie könnte in dem Moment, wo sie vom Tor weggeht, auch gleich wieder hinkommen. Das Tor Eben, müsste das ist nicht völlig unlogisch. unbesetzt sein. Also diese Auflage, ich denke mir eher, dass Queen Serenity nicht ganz klar war, was Pluto für Kräfte hat und gemeint hat, ja, sie darf das Tor überhaupt nicht verlassen. Und dann merkt Pluto eines Tages, Moment, ich kann Zeit reisen. Und ab dem Ja. Zeitpunkt kann sie gehen, wohin sie will. Und trotzdem, es wirft so ein schlechtes Licht auf Queen Serenity. Ich meine, das ist ja aber auch dieses, gerade dieses, sie kann Zeitreisen und sie, das, somit muss das Tor eigentlich nie alleine gelassen werden. Das ist ja Ja. dieselbe Art von Lücke in der Erzähltechnik, die wir ja schon hatten, Ja. als wir letzte Woche über Chibiusa geredet haben und dass alle davon überzeugt sind, dass wenn sie zu spät nach Hause kommt in den Zeitstrahl, dass sie dann auch später in der Zukunft ankommen würde und sich die Eltern Sorgen machen. Ja. Das ist ja dieselbe Art von Logik. Ja, eben. Das ist ja Und zumindest da wieder konsistent, ja. dass sie sich überhaupt den Gedanken nicht gemacht haben in der Serie. Aber, ne, dass das unlogisch ist, das ist definitiv klar. Aber ja, ich finde das wirklich einen sehr beruhigenden Gedanken für Pluto. Und selbst wenn das einfach nur halbiert ist, die Zeit, zu sagen, dort funktioniert Zeit anders und sie sitzt Vielleicht quasi. altert sie sogar nur, wenn sie auf die Erde kommt. Das heißt, irgendwann, schon als Kind, hat sie gemerkt, ey, Ja. was mache ich hier? Ich meine, im Endeffekt kann man. Die Batterien von Ja. meinem Nintendo sind leer. Ich muss mal wieder auf die Erde. Aber, Ja. Vielleicht kann man sich es auch so vorstellen, wie so das Auge des Sturms. ja. Um einen herum zieht es alles vorbei, aber in der Mitte bewegt sich nichts. Außerdem, Das Zeit hat ist. auch zwei verschiedene Bedeutungen. Es gibt eine physikalische Raumzeit, Ja. aber Genau. jeder Mensch trägt außerdem noch seine eigene Zeit in sich, weil Zeit auch etwas ist, was wir erzeugen in unserem Kopf. Klar, Dinge müssen nacheinander stattfinden auf eine physikalische Art, um unsere körperlichen Abläufe zu garantieren, um unsere Umwelt stabil zu halten. Gewisse Dinge müssen nacheinander stattfinden, aber trotzdem gibt es auch eine Art Zeit, die wir nur im Kopf haben, die mal schneller und langsamer vergeht, und das ist eine andere. Und das ist auch eine Zeit, über die Pluto gar nicht denke ich, keine Kontrolle hat. Aber was macht sie da eigentlich? Weil was ist das für ein Tor überhaupt? Wo kommt das her? Weil die Black Moon Family hat ja ihre eigene Zeitreisemechanismen. Die reisen ja durch die Zeit, wann und wie ihnen passt, und Pluto merkt nichts davon. Doch, doch, doch, wobei sie das ja, Und da merkt sie ja immer wieder, also ich glaube, das wird auch zumindest im Anime thematisiert, wie dann ja diese Stürme da sind und wie das alles ein bisschen und wie sie da okay, trotzdem dran sind. Also das das merkt gefällt sie mir ja. besser, dass sie es merkt, aber die brauchen zumindest nicht das Tor zu benutzen, und ich denke, dann hat sie Genau. mehr Probleme, Ja, mit sowas zu irgendeinem anderen stoppen. Weg rein, ja, Ja. genau. Ich meine, wobei ich das gar nicht so unlogisch finde. Wenn es eine Tür gibt, Ebene, über die man reinkommt. Und dann kann man, ne, dann kann ich mir auch Risse und sowas durchaus vorstellen, die dann benutzt werden. Es könnte eine Magie Und oder das Tor ist dann Technologie halt eben sein, nicht die möglich. speziell Genau. vom Mond sogar kommt. Die haben das Ding irgendwann Ja. gebaut oder magisch erzeugt und Ja. gemerkt, das ist Also zu so habe ich es mächtig, auch das verstanden. muss das muss. Aber es ist, ja, wir wissen, Also eigentlich wissen wir das zu Einzige, was wenig. ich mir immer, was ich immer gedacht habe, das wäre jetzt quasi eine eigene Fantheorie, aber die auch überhaupt null Hand und Fuß hat. Aber ich habe immer verstanden, dass das Tor, eine Tür hat ja immer zwei Seiten. Eine, wo du rauskommst und eine, wo du reinkommst. Ja. Und das, ich meine, dadurch, dass Chibiusa das Tor finden könnte, muss das Tor irgendwo im Palast sein. Und wir reden aber gerade vom Kristall-Tokio-Palast. Eben. Das heißt, da ist auf jeden Fall, wissen wir somit implizit, da muss eine Tür sein, dafür, dass Chibiusa sie gefunden hat Ich im denke, Palast. die Tür ist nicht in unserer, also ich denke, man muss eine Dimension betreten, um diese Tür zu finden. Ich glaube nicht, dass die irgendwo auf dem Mond oder der Ich finde, Erde das würde steht. zumindest Sinn machen, dass gerade, also offensichtlich. muss ja auch, also wo die im Silver Millennium war, kann ich dir nicht sagen, aber auch da muss sie irgendwo gewesen sein, diese Tür. Vielleicht war sie da original. Denn Queen Serenity hat mit ihr ja auch Kontakt. Ha, Und das nächste eine Mal gute Frage. Kontakt mit, ne, der König, Ja. King and Demon, kann sie ja auch besuchen. Wenn Und das sie nächste damals Mal auf dem Mond stand, steht sie halt mit. vielleicht heute noch auf dem Mond. Und man kann aber von Crystal Ja. Tokyo, wenn man magische Fähigkeiten hat, dahin teleportieren. Und vielleicht kann das Ja. Chibiusa, weil man braucht hinterher ja Ja, auch das weiß Chibiusa, ich. um Ich Leute glaube es nicht. hinzubringen. Ich habe keine Das Ahnung. Problem ist, dass King and Demon das ja auch macht. Er geht da auch immer hin. Also ich glaube tatsächlich einfach, diese Tür ist später im Kristallpalast. Okay. Ob die mit irgendeiner Magie noch davor ist, weiß ich nicht. Was natürlich aber auch logisch wäre, wenn die Ansage ist, die royale Family oder die auch, sei es eben nur die Königin, hat Zugang zu dieser Tür. Okay, lass uns das mal separat bewerten. Also, es ist canon-kompatibel, dass die Tür im Mond und im Crystal Tokyo Palace steht. Ich mag es nicht. Gut, Für mich ich ist es, mag's du magst es, tatsächlich und klar. ich finde es auch plausibel, ja. Ja, Ja. genau. Ich will nochmal zurückspringen auf Plutos Alter, weil ich auch, ich habe auf TV-Tropes auch ein bisschen rumgelesen und die meinen, sie können ja auch ein paar Mal wiedergeboren sein in der Zwischenzeit. Wir wissen nicht, ob es dieselbe Pluto ist von damals. Sie kann sich vielleicht an ihre vorherigen Pluto-Existenzen erinnern. Das ist ja Also, auch ein Ding. Wir wissen, dass sie ja stirbt. In diesem Black Lady Arc stirbt Pluto und in der nächsten Staffel ist sie wieder da und es wird nicht erklärt. Und das passt auch zu der Frage, kann sie überhaupt sterben? Kommt sie immer wieder oder ist das eine zeitgereiste Pluto, sprich, ja. eine, die quasi groß geworden ist, in Tokio zur selben Zeit und dann erwacht ist. Ja, oder vielleicht ist sie einfach aus einem früheren. Vielleicht war die Black Lady Pluto die älteste Pluto, die wir je sehen werden. Und alle anderen Plutos, die wir Vorher. sehen, ist einfach dieselbe Pluto, aber jünger. Ja, das ist auch, ja. Wir müssen sie ja nicht immer in der richtigen Reihenfolge sehen. Genau. Genau, so ein bisschen River Song. Ja, genau. Dass sich Leute in der verschiedenen Reihenfolge aufeinandertreffen. Und sobald du Zeitreise reinbringst, und das kann Pluto, Ja. sobald haben wir das. Es ist vieles widersprüchlich, aber Ja. ich glaube, Ich das mag es können wir auch nicht trotzdem. mal bewerten jetzt, weil wir ja nur Doch, das. was wir bewerten können, ist, ob Zeit für Pluto anders Ja. funktioniert. Und das finde ich ist ganz klar und das ist auch völlig Ja. canon-kompatibel Ja. und das mag ich auch. Das mag Beides, ich sowohl auch. den Aspekt, dass sie nicht diese Ewigkeit alleine sein muss, Ja. sondern nur eine zumindest eine klitzeklein bisschen kleinere Ewigkeit. Und auch die Tatsache, dass vielleicht für sie Ereignisse andersrum passieren und wir gar nicht so Ja. sehr wissen, wie alt und was sie vorher erlebt hat, wenn wir sie sehen. Auch das finde ich durchaus plausibel. Und meine Idee, dass das Zeittor in einer anderen Dimension steht, auch in dieser Dimension könnte die Zeit anders verlaufen. Aber die Zeit könnte auch für Pluto, wenn sie in unserer Welt ist, anders verlaufen. Ja. Dass sie Erfahrungen in ihrer eigenen Echtzeit macht, aber das trotzdem für sie nicht so lange dauert wie für uns. Vielleicht legt sie sich abends ins Bett und spult einfach nur vor bis morgens. Wir wissen es nicht. Sie hat auch Fähigkeiten, in die Zeit einzugreifen. Sie kann unter anderem die Zeit stoppen, das wissen wir. Ja. Es ist nicht ganz erklärt, warum sie da dann stirbt, aber sie ist vielleicht schon. Sie braucht wahrscheinlich, dass Zeit vergeht. Sie ist vielleicht an die Zeit gebunden, aber. Was nicht ganz erklärt ist, wenn die Zeit stoppt, warum sich dann alle noch bewegen können. Chibiusa und alle anderen. Und Warum die nicht alle eingefroren sind und sie stirbt einsam, das wäre zwar furchtbar und dramatisch auch unnötig, Ja. aber sie kann offensichtlich die Zeit für alle stoppen und dann manche Leute aus der Zeit rauslösen und sich bewegen lassen. Sie kann also individuell stoppen, nicht für alle und alles. Und ehrlich gesagt würde ich das viel öfter sehen, dass sie das im Kleinen macht. Ich denke, Pluto steckt ja auch hinter der ganzen Chibiusa-Geschichte, weil sie ihr ja diesen Katzenball gibt, diesen, wie heißt es Kommt der schön? von ihr? Das wissen Luna wir P, nie. aber. Ja, Luna P spricht mit Plutos Stimme, dachte ich immer. Ja, Oder dass Luna sie. P hat einen, da ist ein Kanal, Ja. über den Luna P mit ihr sprechen kann. Aber ich habe es nie so verstanden, dass der Ball direkt von ihr kommt. Es würde erklären, also Pluto würde ich zum Beispiel zutrauen, warum dieses Kind mit allen notwendigen Papieren ausgestattet ist. Da kann Pluto natürlich rückwirkend alles in alle notwendigen Geburtsurkunden etc. deponieren, wo immer sie in der jeweiligen Zeit hingehört hätten und auch wieder löschen. Und ich denke, Ja, dass, warum sonst sollte das alles da sein? Man kann nicht mit Hypnose alles erklären. Pluto wird ja immer angedichtet, dass sie alles Mögliche repariert, dass sie, ne, Ja. sei es einfach dieses, die ganze Welt weiß nicht mehr, dass was mit ihnen ein Jahr lang passiert ist über mit dem Barrel-Zeug. Das haben wir letztes Mal Oder, ne, gesagt. nicht Ich nur mit mag dem es immer Barrel-Zeug, noch aber denn nicht. Das mag ich immer ständig, noch ne, wir haben, nicht. Ja. ne, ständig, wir haben, egal was, Ja. selbst wenn wir sagen, die Zeit ist vergangen, dann müssen ganz viele Leute plötzlich verwirrt sein, warum Momo und Usagi, Motoki müsste extrem verwirrt sein, warum Usagi und Mamoru sich plötzlich nicht mehr kennen. Solche Sachen müssten einfach quasi irgendwie repariert werden. Und das wird auch gerne immer in solchen Theorien sehr gerne Pluto Ja. irgendwie zugeschrieben, dass sie das alles macht. Im Endeffekt, jedes Mal, wenn irgendwo die Welt wieder untergeht, jede Staffel, und danach alle wieder fröhlich ihrer Wege gehen, Ja, der muss silberne Reset-Button. kollektive Amnesie, oh, genau, irgendeine kollektive Blitzdings muss passiert sein und das wird gerne Pluto zugeschrieben. Ja. Das ist einfach unlogische, ne? Also das ist ja dann wieder der Ja. Watsonian-Ansatz zu sagen, Pluto hat es gefixt. Wir geben Pluto die Allmacht über alle Menschen und Ja. deren Erinnerungen. Oder sie hat die Zeit zurückgedreht und es ist nie passiert. Oder was weiß ich, Ich bin was wir so denken, dass es gemacht unbehaglich mit wurde. dem Reset-Button, weil ich Aber da bin es ich einfach beim ja. Doylist-Ansatz zu sagen, einfach, es macht keinen Sinn, so tief reinzugehen, dass jeder Mensch auf der Welt jetzt traumatisiert ist, weil Dr. Tomoe die Mugen-Schule gesprengt hat und plötzlich da, was weiß ich, passiert ist. Also mit, Einerseits. ich gehe auch gar nicht, da mache ich einfach Suspense Ja. auf Disbelief und mache ich im Endeffekt auch mit den Papieren. Es wird uns ein Erklärungsansatz gegeben und das ist die Hypnose. Und dann ist ihre Hypnose durch Luna P eben so genial, Ja. dass das selbst über Papiere klappt. Ja. So, das ist dann so wie das Psychic Paper. Meine Lösung Genau, bei sowas genau. ist immer, dass ich die Finger in die Ohren stecke und la la la mache und einfach so tue, als wäre es Genau, nicht da. genau, genau. Weil ich da eigentlich, das will ich gar nicht erklären. Das nehme ich Genau. einfach mal hin. Gewisse Dinge müssen funktionieren, damit eine Geschichte funktioniert. Und in einer Geschichte, Ja. die so viel mit der Zeitkuddelmuddel hat und so viel Zeitreisen hat, fast alle Zeitreisengeschichten müssen da ein paar unscharfe Ränder haben. Das ist immer ein bisschen Eben. Und schwierig. zumindest hat Sailor Moon ja zwei Elemente und das eine ist eben Pluto, jemand, der die Zeit manipulieren kann, und das andere ist Chibiusa selbst und ihre Hypnotisierungsfähigkeiten durch Luna Ja. P, die das zumindest erklären können. Ja. Selbst wenn wir das nicht A bis Z aufgeschrieben bekommen haben. Und Ja. somit finde ich es auch nicht so schlimm. Okay. Ja, man muss es irgendwie. Man muss es stehen lassen. Man kann. Ja. Klar, wir machen jetzt ein paar Headcanons und versuchen Dinge da zu erklären oder zu Ja, versöhnen. eben. Zeitsprünge Deshalb. sind immer schwierig oder Zeit, ein Reset zu machen in der Zeit ist schwierig. Weil unter anderem, wie ich schon sagte, es gibt die physikalische Zeit und es gibt die persönliche Zeit. Und ich denke nicht, dass Pluto wirklich die Macht über beides hat. Und das ist sehr Nee, schwierig. glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja. Ich hätte noch, also, okay, die Theorie, dass Pluto überall Einfluss nehmen kann und auch Einfluss genommen hat, auch wenn wir es nicht ausdrücklich erzählt kriegen und gesagt kriegen, finde ich total mit ihrem Charakter vereinbar, weil sie wirklich tut, was sie will. Sie kauft auch Alkohol für Minderjährige. Die Regeln sind ja eigentlich Schnuppe, weil sie ist Pluto und ihre Regeln kriegt sie nicht von irgendwem, sondern macht sie überwiegend selber. Und das finde ich auch Ja. schön. Ihr Arg ist ja, dass ihr ursprünglich diese Regeln aufgedrückt werden, die ihr Leben einsam machen. Und sie ist Ja. unzufrieden und sie hat kein schönes Leben. Und dass sie hat eben wieder eins dieser Themen, die wir so oft in Sailor Moon haben und die ich am meisten liebe, ist, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit was Besseres macht. Sie lernt, eigentlich lernt sie das alles selber. Das ist mal was, was nicht von, sie wird nicht durch Usagi hier rausgeholfen, sondern sie lernt alle diese Beschränkungen zu überwinden und sie baut sich ein Leben auf mit den anderen Senshi. Das ist ja das, was sie immer wollte. Und das geht beim ersten Mal noch ziemlich schief. Weil in dem Moment, wo sie mit den Senshi anfängt, was zu machen, stirbt sie schon und beim nächsten Mal geht das schon etwas besser. Und das ist vielleicht auch eine Macht, die sie hat, eine Zeit, also etwas mehrmals zu probieren. Das wäre natürlich auch eine Ja. sehr coole Macht. Aber das mag ich eben an ihr, dass sie diese Dinge an ihrem Job, die schlecht waren, schafft zu überwinden und sich die neue Pluto ist eben super, die mit Uranus und Neptun zusammenarbeitet in dem Outer Team und mit Saturn, die eine Und Familie ein Kind gründet. aufzieht, ja. Ja, die Ja. mit den die mit Haruka und mit Shiro als Setsuna zusammenlebt, zusammen ein Kind aufzieht, zusammen Familienleben hat. Sie hat interessante Jobs. Sie hat wirklich interessante Jobs. Sie hat ein großes wissenschaftliches Interesse. Sie bildet sich, sie studiert, sie macht Dinge. Also sie lebt wirklich ihr bestes Leben, hat man den Eindruck, so weit wie irgend möglich. Und Was ich daran schön finde auch, ist ja auch die Tatsache, ich meine, wir sehen sie als Kind quasi, da hat die Autorität Queen Serenity. Aber die meiste Zeit, in der wir sie gerade kennen, gibt es gerade keine Queen. Da gibt es zwar eine, da gibt es zwar Usagi als wiedergeborene Prinzessin. Und in Crystal und im Manga eben die Szene, wo dann Pluto, Uranus und Neptun zum ersten Mal zu dritt auftreten und sie vor Serenity knien. Usagi verwandelt sich dann kurz dafür, und ihr erklären, dass sie zwar quasi für sie stehen, aber sie ihre eigene Directive haben, quasi ihr eigenes Ziel. Und da hat Usagi gar nichts reinzureden, ob sie jetzt deren Monarchin ist oder nicht. Die haben Und das ihren ist im Job Endeffekt und ja auch den. eine Art von Emanzipation. Das ist ja, wir machen hier jetzt unsere Regeln und wir entscheiden für dich und du hast jetzt keine Autorität über uns. Das ist wieder offensichtlich ein bisschen anders. Ich habe schon das Gefühl, dass King Endymion und Neo Queen Serenity Autorität über Pluto haben, die ihr eben Sachen sagen kann. Aber in dieser Bubble, wo eben es noch keinen Thron gibt, wo es keinen, quasi der Nachfolger zwar besteht, aber die Nachfolge noch nicht angetreten ist, sie irgendwie am freisten sind und ihre und für sie entscheiden. Und das ist durchaus freier, würde ich sagen. Sie haben mehr Ja, Freiheit in dem und Sinne ich finde und es auch nicht Pluto. einleuchtend, dass sie sagen, das ist Und nicht sehr gut Wissenshoheit. gegangen mit der letzten Queen Ja. Serenity. Das ist ja in der großen Katastrophe geendet und dass sie sehr vorsichtig sind mit der nächsten. Das kann ich schon Ja. verstehen. Und auch, dass dieses System, das man früher hatte, mit dieser Königin, die viel zu viel Macht über ihre Senshi hatte und viel zu viel zu melden hatte, dass man dieses System ersetzt durch ein anderes und besseres, durch Freundschaft, durch Leute, die ihren eigenen Job machen können und nicht von Usagi ihre Vielleicht ein Vorschriften bisschen auch annehmen. ins freie Das ist Wild. ein besseres System, ja. Sie sind alle ein Ja. bisschen, denke ich, erwachsener geworden, diese starke Abhängigkeit. Wir wissen es nicht, was mit Neptun und Pluto, mit Neptun und Uranus in der Vergangenheit war, aber wir können es uns vorstellen, wenn wir sehen, was Ja. alle anderen Senshi für ein Verhältnis zur Queen Serenity hatten. Naja, doch, Die doch, werden doch. Das natürlich, wissen wir natürlich. Wir wissen wir wissen, es? dass das wissen wir. Wir wissen, dass die auf einsam auf ihren Ja, Posten aber wir sehen es außen nicht. waren und immer, Ja. doch, wir haben immer wieder, auch Ah. vor allen Dingen Stars, haben wir immer wieder Okay. Referenzen dazu, wie sie Okay. ganz einsam auf dem Planeten sitzen und sich das Bild von der Queen und der Prinzessin vorstellen, was für eine Kraft das Dieses ist Ding. und Ah, ihre Autorität, das habe genau. ich aus meinem Gedächtnis auch wieder Genau, verdrängt. Okay, genau. ja, da bin Das ich ist ja sehr auch froh, ihr dass Sie jetzt was Autoritär. Das ist Besseres ja, haben als das. genau, das ist ja ein Ja. Befehl, quasi du bleibst da und du machst das und wir kriegen das hin, dass wir nur an unsere Prinzessin denken und dann Naja, können wir die Einsamkeit quasi irgendwie ertragen. es passt natürlich in ein System, das sehr feudal war und wo die Genau. Lehenstreue über allem stand. Und das hatten wir ja auch lange Zeit. Genau. Aber das haben wir für die Autos jetzt einfach definitiv nicht mehr in der Wiedergeburt von der Prinzessin. Das ist nicht mehr Ja. da. Und das finde ich gut so. Und das hoffe ich auch, dass sie sich das erhalten können. Ich habe so ein bisschen Sorge und mein Crystal Tokyo habe ich relativ viel immer mal wieder am Rund rumzumeckern. Nicht, weil ich nicht finde, dass das schönes Gedankenspiel für die Welt ist und dass Usagi wahrscheinlich der Welt relativ gut tun würde als Königin. Aber ich finde es eine Tragödie für diese Einzelgeschichten der Senshi. Ja. Weil im Endeffekt gehen wir ja wieder zurück. Wir sehen zwar natürlich in Crystal Tokyo nicht die Autos, wir wissen nicht, wo denen ist und ob die nicht trotzdem weiter irgendwie noch auf ihrem Berglein mit ihrem Ferrari sitzen und heile Familie haben, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, ist, dass die Senshi wieder nur die Senshi sind. Eben, sie sind nur noch ihr Job. Und Sie sind genau. voll mit ihren Sie sind magischen Soldaten, ja. Aufgaben beschäftigt und Sie sind offensichtlich so sehr neue Soldaten, dass Chibiusa, wenn sie zurück durch die Zeit springt, ihren Namen nicht kennt. es wird wieder so ein feudal. Es sieht auch wieder sehr feudal aus, alles. Genau. Es ist nicht ideal. Ja, es ist definitiv besser, was wir. Ja, aber es wird ja auch gezeigt als ein Crystal Tokyo, das nicht schön ist. Es wird schon ein Stück weit auch verurteilt. Und Weiß ich nicht, ob das verurteilt wird. es ist Weil aber auch tatsächlich, was, ich hatte ja auch. das, was ich nicht Es mag, ist, wenn gibt. die Senshi getrennt werden. Ich mag, wenn sie als Gruppe auftreten und ihre Probleme zusammenlösen. Meistens endet ein Arc damit, dass Usagi zum Schluss alles alleine hinkriegen muss, aber ich Ja. mag immer die Stellen, wo sie es zusammen machen. Und deswegen mag ich es Anders. natürlich nicht, wenn Usagi hier isoliert ist in ihrem Kristallsarg wie Schneewittchen und drumherum die sieben Senshi ihre Trauerwache, Totenwache halten oder was immer. Also das finde ich schon den am wenigsten idealen Fall. Andersrum, mal zu sagen, was ich gut finde an Crystal Tokyo, ist die Tatsache, dass wir hier eine Narrative haben, in der die Prinzessin nicht ewige Prinzessin bleibt. Weil wir haben ganz Ja. viele Geschichten von Prinzessinnen und die Prinzessin an sich ist hübsch, hat eine Aufgabe, aber sie hat keine Macht. Ja, im Wir Kri hören oftmals Geschichte von Königinnen, wenn wir von Königinnen hören, dann sind es meistens die bösen Stiefmutter, die Ja. irgendwas falsch machen. Und oft, wenn Aber die wir hören Prinzessin den niemals. Prinz heiratet, dann wird der Prinz König und nicht die Prinzessin. Genau. Und hier haben wir es natürlich andersrum. Hier haben Ja. wir die Königin, die Prinzessin, die zur Königin wird und auch Macht bekommt. Und das ist ein sehr schönes Bild für junge Mädchen, symbolhaft. Ein, Wenn wir das Ganze aber einerseits, für aber was ist Feng dann mit nehmen. den, was wird dann aus den Senshi? Dann werden sie ihre Genau, Unter, dann wird, werden das die ist mein Sen, Punkt 2. das ist aber auch schon, als sie Prinzessin ist, sind eigentlich die Senshi schon wieder ein paar Etagen unter ihr. Oder eine Etage unter ihr. Also ihr Genau. Prinzessinnenstatus reißt sie schon wieder ein Stück weit aus ihrem Team raus. Total. Und als Königin ist Eben. die Distanz wahrscheinlich noch größer. Ich denke auch. Deswegen, das ist der zweite Punkt, den ich sagen Es ist wollte. zwar Ne? kennen, Auf dass der einen dies, Seite symbolhaft ja. haben wir dieses schöne Element, dieses tatsächlich die Macht auch an die Ja. Frau dann weiterzugeben und sie entscheidet dann auch. Wenn Ja. wir das aber für Face Value und direkt nehmen, haben wir natürlich eine Monarchie, Ja. Und zwar eine direktive Monarchie und keine demokrative Monarchie, wie wir das zum Beispiel aus Großbritannien kennen, sondern wir haben jetzt tatsächlich einfach wieder ein, fast wie eine Diktatur, ein aufgebautes System, wo eine Person entscheidet. Und Und da auch muss. wenn das diese Frau Ja. ist das ein System, was ich mir für die Zukunft dieser Welt ungern vorstelle. Und zwar nicht nur für die Welt, obwohl Eben. ich wirklich glaube, dass wenn irgendwer alleinherrschend das gut macht, dann die Figur einer Usagi Tsukino, dass die nur Gutes für ihre Welt irgendwie im Sinne hat. Das glaube ich sofort. Und dass Aber sie eventuell Macht auch die Welt korrumpiert und umkrempelt. Macht ohne Kontrolle Aber korrumpiert noch viel schneller. genau. Außerdem, Und ich, deswegen. also auf die symbolische Art als eine Coming-of-Age-Geschichte mag ich das sehr. Wie du schon sagst, Genau. das Mädchen, das einer als normales Mädchen anfängt, merkt, oh, ich habe die Macht, die Welt zu verändern. Oh, ich habe die Macht, mein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Oh, ich bin die Königin in meinem eigenen Leben. Das finde ich super. Und die anderen Senshi sind ja eigentlich auch Prinzessinnen. In Genau. ihrem Planetensystem. Mir war das immer Genau. peinlich, als Kind solche Geschichten zu lesen, wo jemand plötzlich bei Jim Knopf zum Beispiel, er muss ein Prinz sein zum Schluss. Warum muss man ein Prinz oder eine Prinzessin sein? Ich fand das ultra peinlich, dass es Leute gibt, die da sitzen und sich vorstellen, sie wären jetzt eine verlorene Prinzessin oder ein verlorener Prinz, weil ich eben aus Süddeutschland komme, vor allem aus Südwestdeutschland, oder die schwäbische Mentalität ist, dass du dich nicht abhebst von den anderen. Dass du nicht denken darfst, du bist was Besseres als die anderen, dass es sehr aggressiv ist, sich in eine selbsternannte höhere Position zu heben. Genau. Das ist auch ein bisschen ein Mentalitätsding wahrscheinlich. Eben. Weil Und ja. deswegen, das hat ja aber Usagi eigentlich überkommen. Usagi als Usagi hat ihre Freunde. Sie ist zwar, war zwar irgendwann Prinzessin Ja. und das sind zwar ihre Beschützer, aber das ist alles auf einer Ebene. Und Letzten plötzlich Endes, haben wir eine Zukunft, deswegen mag ich in sie der als das Team, plötzlich wieder da ja. ist. Ja, genau. Und mir hätte es gefallen, wenn sie eben nicht so nicht König und Königin herrschen, sondern alle diese Mädchen haben große Kräfte, alle diese Mädchen haben die Kraft, die Welt zu verändern. Ja. Und das hätte ich Zumal lieber gesehen. wir haben ja, dann gibt es ja noch die zweite Ebene, die das noch tragischer macht, in der wir sehen, dass quasi Queen Serenity ihr gewünscht hat, ein ganz normales Leben zu führen, so wie sie das immer haben wollte, Serenity. Dass sie Usagi werden konnte. Ja. Ein Leben auf der Erde mit ihren Freunden. Das war der Ja. letzte sterbende Wunsch von Ja. Queen Serenity. Und wir sehen ja auch Prinzessin Serenity immer wieder in der Geschichte, wie sie eben ausbüchst und eigentlich Und das auf die Leben, Erde rennt, vielleicht ja. ist irgendwie glücklich, aber sie rennt auf die Erde, sie hat Sehnsucht. Ja. Hier hat sie definitiv noch irgendwas. Das kommt zwar natürlich in Endymion auch mit rein, aber wir haben auch gerade im Manga und auch in Crystal eben diese Situation, wo wir Serenity sehen, wie sie auf einem Hügel steht und ganz verträumt, melancholisch auf das Weite blickt, auf die Freiheit blickt. Ja. Deswegen, alleine deswegen, aus dieser Geschichte heraus, wir haben eine Prinzessin, die nicht Prinzessin sein wollte, die ganz normal sein wollte. Wir haben eine sterbende Königin, die ihr das ermöglicht. Ja. Und dann ist die Zukunft Und die auch wieder die in dieses Versöhnung Negative ermöglicht zwischen gekommen. Erde und Mond. Genau. Genau. Und die Zukunft soll dann sein, wieder zurück in diese Pflichten zu kommen und wieder zurück in diese Rolle. Das finde ich schon sehr tragisch für sie. Eben, das ist ein Auch wenn, wie gesagt, Rückschritt. die Welt, die ja gezeigt wird damit und ne, dass das Ganze symbolisch ist, ist klar. Ja, Und dass es einerseits auch soll sie vielen ihr altes interessiert. Mondkönigreich erben, andererseits entscheidet sie sich aber dafür, nicht zurückzukehren auf den Mond, sondern sie will Genau. schon auf der Erde bleiben. Aber dass sie ein Mondkönigreich Genau. auf der Erde errichten muss, Ja. weil wir ein Endzeitszenario haben, weil die Erde bedroht ist, weil sie die Erde komplett erstmal einfrieren, retten, neu aufbauen muss und dann Crystal Tokio erbaut. Ich finde es auch Das völlig ist nicht. legitim, dass sie vielleicht irgendwie aus einer Endzeit, die passiert, sei es eine Eiszeit, sei es ein Klimawandel, und sie rettet die Welt. Ja. Dass sie dadurch irgendwie wie Machtposition bekommt, das finde ich okay. Aber ich fände es so viel schön. Ich würde mir heute als erwachsene Frau Ja. eine modernere Geschichte Eben. an der Stelle wünschen, statt eine Monarchie und eine Alleinherrschaft, Ja. würde ich mir eher quasi, sei es eine Kampagne, sei es eine Demokratie, sei es, sie ist Zumal sie Politikerin ja gar geworden nichts und Präsidentin, Politisches macht. ja. Sie ist eher eine Priesterin zum Schluss. Sie betet Ja, und sie hat genau. Macht über die Elemente. Sie ist vielleicht auch eine Göttin schon zu dem Zeitpunkt für die Ja. Leute. Aber sie hat wieder diese ganz große Distanz zum normalen Erdenleben, die sie nie Genau. wollte. Weißt du was? Genau. Wir geben das heute auf mit dem Bewerten, weil ich glaube, dass wir dass das Pluto-Thema auch generell und auch die anderen Themen, auf die wir kommen, mehr für Wir können ja Diskussion bewerten, was wir hergeben bewerten können. als zur Ja, wir können Bewertung. ja, genau. Wir können ja bewerten, was wir bewerten Und können weil ich und auch schon dann wieder sonst an vergessen dieser habe, was Stelle. wir vor 10 oder 20 Minuten gesagt haben, Genau. als wir dann Genau. plötzlich eine Queen Serenity-Tangente gemacht haben. Aber Queen Serenity ist natürlich mit Pluto verbunden. Deswegen sind wir drauf gekommen. Mit diesem, dass ein Mensch Macht über andere hat und es nicht gut gelaufen ist. Genau. Aber ja. Ich würde nicht so viel. In dem Fall würde ich jetzt mal nichts bewerten. Nö. Ich will Na nochmal dann lass mal zur weitergehen. Mythologie eingehen. Ja. Pluto hat ja einerseits die Zeit zugeordnet gekriegt und andererseits die Unterwelt. Und Pluto ist der römische Gott der Unterwelt. Und Genau. Vor allen warum? Dingen auch der Wiedergeburt und des Todes. Das Ja. ist ja Hades. Eben, Ja. da haben wir jetzt ein Problem, dass wir Saturn auch haben, die diese Tod- und Wiedergeburtsgeschichte hat. Und Genau. ich will jetzt Unser Ton erstmal, gehört ja ja, eigentlich zu Kronos. Genau. ja, nein, der andere Kronos, nicht dieser Kronos. Ja, ich weiß, ich Also, weiß. ich gebe meinen kurzen mythologischen Hintergrund, soweit ich das weiß. Ich muss erstmal unterscheiden zwischen griechischer und römischer Tradition. Bei den Griechen haben Götter eine Persönlichkeit. Die haben natürlich auch einen Job. Ihnen ist bestimmte Jobs zugeteilt. Aber sie haben auch viel Persönlichkeit. Sie haben Geschichte, sind untereinander verwandt es gibt eine Menge Geschichten über diese Götter. Und dann hatten wir auf der anderen Seite die Römer. Und bei den Römern ist es wirklich so, die Götter haben nicht nur einen Job, sie sind ihr Job. Es gibt eine Victoria, einfach weil Victoria wichtig war, und dann hat man sie vergöttlicht. Und im Wesentlichen auch Saturn ist der Gott der Landwirtschaft. Wird mit einer Sense dargestellt, nicht weil der Tod mit der Sense dargestellt wird, sondern weil man mit der Sense tatsächlich Getreide erntet. Und als die Römer dann die Griechen erobert und unterworfen haben, haben sie eine Menge von dieser griechischen Kultur, die damals eben die dominante Kultur im Mittelmeerraum war, und auch es gab ja auch Kolonien, und jedenfalls man hat das sehr bewundert und hat viel davon übernommen. Deswegen haben wir manchmal Mischformen. Deswegen haben wir auch diese Vermischung mit dem griechischen Endymion und Selene, und dann haben wir trotzdem die Planetennamen, die dann von den römischen Göttern benannt sind. Und bei Ami haben wir das ja noch, dass die japanische Vorstellung, dass der Merkur ein Wasserplanet ist oder das Element des Wassers dem Merkur zugeordnet ist, ist eine japanische Vorstellung, und die römische Zu den Planetennamen. Merkurgeschichte hat sie gar nicht. Sie ist nicht der, sie hat nichts von Götterbruder. Merkur. Venus Genau. hat schon mehr göttliche Eigenschaften von. Das liegt aber tatsächlich, glaube ich, mit den Namen der Planeten. Die Planeten Ja. haben in Japan Ja. andere Namen Ja. und die heißen die Elemente. Also Kin, das Ja. ist Venus, heißt Gold Gold. beziehungsweise Metall. Und da kommt eben die Kette von Venus her. Dann Merkur heißt quasi übersetzt Wasserplanet. Ja. Jupiter heißt Holzplanet. Und deswegen hat sie nicht nur den Donner, sondern eben auch die Pflanzen. Genau. So, daher kommt das. Und Mars ist der Feuerplanet auf Japanisch. Das Ka. Deswegen, da kommt es her. Und ich weiß nicht mal, ob es einen traditionellen japanischen Namen gibt, der dem Pluto ein Element zuordnet. Aber die ganze Pluto-Mythologie, Pluto ist eben nicht Hades. Hades ist der griechische Version. Der ist natürlich, beides sind Herrscher der Unterwelt. Beides sind Herrscher der Totenwelt, wo die Seelen der Toten hingehen, wenn man stirbt. Und ich denke, das ist tatsächlich was anderes. Das Leben nach dem Tod ist eben nicht dasselbe wie Sterben und Wiedergeboren werden. Deswegen finde ich, kann man es ganz gut trennen, Saturn und Wobei, aber Pluto. also ich habe tatsächlich erst gestern bei Tuxedo Unmasked habe ich das Thema der scheinbaren Verwechslung von Pluto und Saturn gerade thematisiert. Und worauf Tuxedo Unmasked gekommen ist, und das finde ich eine sehr schöne Variante, war zu sagen, ja, er glaubt nicht, dass Naoko das einfach nicht wusste, quasi diese die scheinbaren, dass sie das verwechselt hatte, dass sie sich so sehr und das vor der Zeit vor Wikipedia mit diesen Sachen ja ausgekannt hat, um die Sachen zu benutzen. Die Tatsache, dass sie Sailor Saturn eine Aber Sense gegeben hat. genau. Es ist natürlich kein Genau. landwirtschaftliches Gerät. Ich glaube nicht, dass man mit Aber dem Silence genau. Glaive einen Kornfeld abmähen könnte. Aber ja. Die Theorie war, die Tuxedo Unmasked gemacht hat, war zu sagen, man muss das Ganze chronologisch sehen. Naoko hat nie gewusst, ob der Arc, den sie gerade zeichnet, der letzte ist. Und dass sie wahrscheinlich Saturn und die anderen Senshi noch, Autos noch nicht geplant hatte, zu dem Zeit, als sie eben Arc konzipiert hat. Und sie hat, das war eine Geschichte von diesem 10. Planeten, Nemesis, und dann eine Senshi zu nehmen, die ganz weit weg ist, nämlich isoliert an der Zeit ganz alleine, aber in der Nähe von Nemesis, Pluto zu nehmen, quasi. Okay, es liegt nahe im Die wahrsten ja Sinne auch des Schatten Wortes, hat, ja. Dead Scream, sie hatte ja auch ihr Dead Scream, so heißt ihre Attacke, die hatte ja auch Ja. was vom Tod. Das heißt, Pluto lag da schon nahe. Jetzt hat sie ihr auch die Macht über die Zeit gegeben, die man eigentlich eher Saturn hätte zuschreiben sollen. Aber an dem Zeitpunkt hätte es noch nie eine Saturn oder Uranus oder Neptun gegeben, als sie das gemacht hat. Das heißt, sie hat quasi einfach, sie stand wohl vor der Situation, in der sie später, als sie die Autos dann genommen hat, noch Sachen dazu gedichtet hat, die vielleicht aber Pluto gerade einfach schon hatte. Ja. Und hätte sie das andersrum konzipiert, hätte sie vielleicht Pluto Saturn genannt und das andersrum gemacht und ihr nicht diese Death Scream-Attacken gegeben. Ich Aber zu finde, dem das Zeitpunkt passt. muss sie. Denke ich auch. Ich hätte es zwar einerseits ein Dead Scream für Sailor Saturn wäre richtig cool. Ja. Aber wenn man zurückgeht zu den Römern, passt das schon, weil Saturn ist eine positive Figur und es ist eben die Wiedergeburt. Der Saturn ist ein Landwirtschaftsgott. Ihm sind Hahn und Henne zugeordnet. Das ist allerdings auch bei Hades so. Nein, das ist, glaube ich, nur bei Hades so. Wobei Aber die Sichel natürlich und andersrum, ich Persephone. meine, die Aber Sichel ist gut im gewählt. Griechischen haben wir das Problem, das griechische Gegenstück zu Saturn ist Kronos mit K. Das ist eine negative Figur. Chaos, Unordnung, er ist grausam und schwierig und dass die Götter ihn vom Thron werfen ist und eine Ära von Stabilität bringen, ist die Geschichte. Und Kronos ist von der Mythologie her wird mit Saturn gleichgesetzt und das ist merkwürdig. Und dann haben wir noch Persephone. Und für die griechische Mythologie, die zusammen mit Hades so den Jahreslauf. Persephone ist der Frühling, weil sie muss 3 Monate im Jahr verbringt sie bei Hades im Totenreich und dann kehrt sie zurück für 9 Monate auf die Erde. Und das ist eben die Zeit, in der das die Pflanzen sprießen und Ich meine, die das Sense ist ist ganz, für. ganz anders als Saturn bei den Römern. Das ist eine andere Geschichte. Und Ja, total, natürlich. Pluto Aber ist natürlich. eben nicht die tote Zeit, in der die Pflanzen ruhen. Pluto ist tatsächlich der Herrscher der Unterwelt. Natürlich ist es aber Kronos in der einen Seite ja trotzdem assoziiert mit der Zeit. Da haben wir das Wort Chronik Ja. auch her. Aber genauso wie Na, aber das Pluto ist gleich. Kronos mit CH. Kronos mit Ja, CH ist nicht natürlich, Kronos mit natürlich. K. Aber das ist, Das ist nein, nicht das natürlich. Gegenstück zu Saturn. Es gibt eine Nein, aber Fantheorie. Ja. Kronos mit CH ist natürlich auch der Gott, den Pluto immer wieder Ja, quasi den sie anruft. Und benennt, das ist ein immer bisschen wieder. nervig, weil Genau. ja die Aber griechische Zeit eigentlich zu jung ist für Pluto. Ja, Danach aber. müsste dieser Kronos mit CH wesentlich älter sein, als die Griechen sind. Das ist wär zwar möglich, aber. Aber du hast das mit der Sichel Der Kronos mit angesprochen. CH bei den Griechen hat auch eine Sichel. Anscheinend. Ja, aber das mit der Sichel ist ja nun auf der einen Seite ja, ich finde sie sehr gut gewählt für Saturn, weil sie Ja. natürlich einmal tatsächlich für Saturn als Landschaftsgott, andersrum aber natürlich den Sensenmann als Repräsentation des Todes, Ja. der ja auch eine Sense, eine Sichel Was wir trägt, bis heute haben, repräsentiert. ja. Jetzt muss man dazu sagen, dass das erste Design von Saturn diese Sichel gar nicht vorgesehen hat. Da hat Naoko ihr einen Holzstab gemalt. Okay. Das heißt, das kam später dazu. Ich glaube also deswegen schon, finde ich es am plausibelsten, die Erklärung zu sagen, Naoko war sich bewusst, dass das eine Verwechslung ist von den beiden. Aber zu dem Zeitpunkt, an dem sie Pluto als Charakter konzipiert, war es eigentlich eine Zusammenführung von den, für sie, von den Elementen eines Todes als auch eines Zeitgottes. Ich denke, das haben die Römer aber auch schon verwechselt. Oder Zumal Pluto beziehungsweise, ja auch weil die gestorben Römer ist. ein eigenes Religion hatten und dann das fusioniert haben mit den Griechen, mit deren Unterweltgeschichte etc. Weil die Römer haben normalerweise ihre Vorfahren haben einen Hausaltar gebaut und haben ihre Vorfahren weiterhin persönlich verehrt und waren eigentlich auch der Meinung, unsere Vorfahren wachen noch über uns. Da war nicht die Rede davon, die sind als stumme Schatten in der Unterwelt, wie man es bei Orpheus und Eurydike sieht. Also da kenne ich mich nicht zu tief aus. Deswegen Also denke meiner ich, Meinung nach, dass also die die Römer waren Sagen sehr ist. gut darin, neue Götter aufzunehmen, neue Systeme aufzunehmen, und die hatten kein Problem damit, zwei widersprüchliche Systeme zu haben. Genau. Und ich Das finde Einzige, was es mir jetzt mal erzählt okay. wurde, ist, dass das Es gibt eine Saturn Fan, halt auch ja. Saturn als römischer Gott man Ja. gar nicht so ganz genau weiß und das wirklich auch gut nachgelegt ist, wofür der alles stand und ob wie die Eins der Äquivalenz zu größten den Griechen Feste im römischen Jahr waren die Saturnalien im September, das Erntefest. Er war schon der ja, Gott der natürlich. Ernte. Ja, natürlich. Aber Aber noch alle anderen Konnotationen, wie dann die, ne, man weiß, es ist nicht ganz ja, so fest wie viele von den anderen. das sind auch ein paar hundert Jahre, das sind auch 500 Jahre, wo sich dieses religiöse System wesentlich entwickelt hat. Eben. Ich würde noch mal zurückkommen auf Sailor Moon. Es gibt. Weil wir ja Fantheorien machen heute, es gibt eine Fantheorie, die sagt, okay, wir wissen, Kronos mit CH, der Gott der Zeit, ist der Vater von Pluto, aber wer ist denn die Mutter? Und da gibt es die Fantheorie, die sagt, eine frühere Inkarnation von Saturn war die Mutter. Sie ist eigentlich die Tochter von Saturn und Kronos und deswegen hat sie auch diese Kräfte über die Seelen der Toten. Deswegen hat sie die Untereigenschaften sozusagen geerbt von einer früheren Ja, Saturn. das finde ich sehr schön gebogen, sehr, sehr Doylist. Mit Das, Canon sehe ja, ich da überhaupt keine, eben, ich eine. finde das total süß und sie wird später wieder die Mutter von Saturn. Das ist auch total süß. Das Also, ist durchaus total süß. Mir gefällt es auch. ja. Ich finde es aber Canon-kompatibel recht unplausibel, Ja. wenn man sagt, Pluto ist schon immer da gewesen. Nee, Aber nicht schon ja, wie immer. gesagt. Das ist ja das Problem. Wir wissen. Seit Queen Serenity, klar, natürlich. Und sie ist die Tochter Kronos. Ja, es ist süß. Es ist eine süße Theorie, aber ich würde ihr jetzt, glaube ich, vielleicht nicht folgen. Und was macht eigentlich Auch wenn ich sie mag. Kronos? Was macht eigentlich Ich Kronos mit meine, CH? zu sagen, Pluto ist die Tochter von Kronos, finde ich Ja. auch sehr schwer. Weil Eben. dann sagen wir, es gab die griechischen bzw. römischen Gottheiten tatsächlich. Und dann müsste irgendwer auch tatsächlich, dann müsste Venus die Tochter von Aphrodite etc. sein. Sie Das muss sind, nicht. Wir müssen nicht muss alle nicht, aber haben. ich finde es schwierig. Ich finde es sehr schwierig, den Topf aufzumachen. Eben. Ich Ich weiß, meine, Canon hat es Mythologie getan, ist ja immer aber symbolisch auch zu ja. sehen. Und es gab sicherlich in vielen Kulturen eine Verkörperung der Zeit. Ja. Es muss nicht Ich finde es viel schöner. Ich finde es viel schöner und den Ansatz, den habe ich selber mal benutzt. In Ikigai und in Yugen benutze ich diese Bilder sehr. Finde ich viel schöner zu sagen, es gab vielleicht keine Aphrodite, aber es gab eine Sailor Venus als Person Venus, die all diese Eigenschaften, die Venus jetzt hatte in diesem Universum. Und dadurch ist vielleicht das Bild der Venus bzw. der Aphrodite geschaffen worden. Ja, andersrum ist es eben auch vorstellbar. Mhm. Aber das finde ich ja persönlich schöner. Ja. Ich finde es besser, wenn wir die Planetennamen haben und nicht die dazugehörigen Götter dazu, ganz ehrlich. Aber bei Pluto haben wir nun mal, weil Pluto der Gott der Unterwelt ist, den Dead Scream. Und der Dead Scream, den stelle ich mir schon vor, dass wirklich die Seelen der Toten in dem Moment holt, so wie es im Herr der Ringe zum Beispiel passiert, dass du eine Armee der Toten haben kannst. Und das ist sehr, sehr alt. Das haben wir im Epos, ganz, ganz alte Keilschrift-Epos, Gilgamesch, im Gilgamesch-Epos haben wir das schon. Da hat die Totengöttin eine der besten Stellen im ganzen Ding, wo sie sagt, ich werde die Tore zur Hölle öffnen. Ich werde alle Toten auf euch hetzen und die Toten sind in der Mehrzahl. Ihr habt, das ist eine sehr, sehr mächtige Drohung. Ja, das stimmt. Das ist großartig, ja. Sowas hätte ich mir für Saturn gewünscht. Ja, und das ist aber das, für mich ist das, was Dead Scream macht. Öffnet die Tore der Hölle oder die Tore zum Totenreich und ich glaube nicht, dass sie alle bringt, weil dann wäre sie enorm heftige Attacke und eigentlich müssen die Leute wirklich wesentlich härter reagieren. Aber dass sie sagt, ich könnte mal 10.000 von euch eben hier brauchen, wer mag mal wieder, oder du und du, ihr kommt mal eben und plättet hier den und das. Dass sie eine Geisterarmee hat, das finde ich schon sehr cool. Ja. Ich meine, was macht sie sonst eigentlich in diesem ganzen Unterweltgeschichte? Ist sie die Toten wirklich empfängt? Die Seelen der Toten nach dem Tod? Das ist auch eine Fantheorie. Ich habe trotzdem noch das Bedürfnis, die andere, die wir gerade hatten, zu bewerten. Okay. Zu sagen, ne? Also die Naoko hat die Verwechslung von Pluto, die scheinbare Verwechslung von Pluto und Saturn, daher entstanden ist, da Pluto zu einem Zeitpunkt entstanden ist und das verkörpert hat, mehrere Elemente, zu denen die anderen Zentchen noch nicht geplant waren. Finde ich sehr, sehr plausibel. Es erklärt extrem viel. Und ich mag's. Also ich finde es sehr plausibel. Ich finde aber andererseits, dass wir benachteiligt sind mit unserer Vorstellung vom Tod, die in unserer Kultur herrscht. Denke ich, in Japan hat man einerseits den buddhistischen Glauben an die Wiedergeburt, andererseits hat man auch andere Glaubenssysteme und man hat kein Problem, die beiden nebeneinander herzuhaben. Man kann christlich heiraten, buddhistisch beerdigt werden, kein Problem. Oder Shinto heiraten, christlich beerdigt werden, alles ist möglich. Und deswegen finde ich es auch nicht schlecht, zwei Kriegerinnen zu haben, die unterschiedliche Aspekte des Todes verkörpern. Einmal Tod und Wiedergeburt, das andere Mal das Leben nach dem Tod in der Unterwelt. Das sind zwei Dinge, die natürlich für uns schwierig zu vereinbaren sind, aber das muss nicht so sein. Aus einer anderen Perspektive betrachtet. Also ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute, die in Japan leben, gar nicht so widersprüchlich ist. Dass der Tod verschiedene Aspekte hat und es verschiedene Vorstellungen gibt und verschiedene Verkörperungen gibt. Das finde ich gut. Das stimmt. Da bin ich bei dir. Ja. Ah, es gibt eine Theorie, dass die Serenity, die steht gar ganz am Anfang auf der Seite 1 bei mir, dass Serenity gar nicht von der Mutter von Princess Serenity ins Amt gesetzt wurde, sondern einer sehr viel älteren Serenity. Nochmal bitte. Also dass es nicht die Serenity ist, die später den Fall des Mondreichs erlebt hat und ihre Tochter auf die Erde schickt, sondern dass es eine Vorgänger-Serenity war. Die Pluto ins Amt gesetzt hat, an diesem Tor. Aber ich denke, wenn wir sagen, am Tor vergeht die Zeit nicht wie bei uns, dann spielt es gar keine Rolle, wie lange das her war und wie alt sie war. Und wenn wir sagen, eine Wächterin des Tores brauchen wir erst, wenn irgendjemand so ein Tor tatsächlich baut. Vorher haben die Zeitgötter, Unterweltgötter andere Jobs gehabt. Plötzlich muss man ihnen diesen Job aufs Auge drücken, weil man dieses Tor beim besten Willen da nicht einfach nur rumstehen lassen kann. Und deswegen, wir wissen aber tatsächlich nicht, welche Serenity das war, die sie ins Amt gesetzt hat. Es kann sehr viele gegeben haben, die alle auch sehr alt geworden sind. Ich meine, natürlich haben wir ein Bild von ihr, da wir das im Manga haben, die Szene, und da ist das schon gezeichnet wie Queen Serenity. Mhm. Deswegen, ich finde es durchaus plausibel, dass es Queen Serenity ist. Ja. Aber ja, wie du sagst, ist es ja völlig egal, wann es ist, weil wir von Zeitreise sprechen. Genauso, ob es überhaupt davor schon mal Serenities gab, das wissen wir ja auch nicht. Das ist ja auch nur Fantheorie. Wir wissen auch nicht, ob es davor Senshi gab, weil es auch eine Fantheorie gibt, die sagt, ja, wir sehen zwar die also unsere heutigen Senshi als Kinder, aber das kann natürlich auch eine das kann eine Generationending sein. Vielleicht gibt es alle paar tausend Jahre neue. Genau. Und wir wissen nicht, ob es immer dieselbe ist, die dann nochmal wiedergeboren wird und wiederkommt, oder ob es tatsächlich ein Amt ist, in das, das man übernimmt mitsamt der Macht. Ja. Ich habe auch irgendwann mal gelesen, als Fantheorie, dass die Senshi sind ja quasi so ungefähr, obwohl sie älter sind, Kinder, weil sie ja auf Serenity aufpassen sollen, und dass es quasi immer nur dann neue Senshi gibt, wenn es auch neue Prinzessin gibt. Ja. Sprich, wenn wir sagen, Prinzessin Serenity war die erste Prinzessin, denn es gab vorher nur Queen Serenity, und die hat sich ja beim Galaxy Cauldron selber eine Tochter gewünscht und bekommen. Und dass es zu dem Zeitpunkt erst Senshi gab. Vielleicht wurde das quasi erschaffen für den Schutz dieser neuen Prinzessin. Die, muss ich sagen, ist canon-kompatibel und plausibel, und sie ist echt grausam. Irgendwo grausam, natürlich. Zu sagen, schickt mir mal eure Kronprinzessinnen, ich führe diese Tradition jetzt neu ein, dass ihr, die haben gefälligst jetzt ihr Leben zu riskieren, wann immer und wo immer. Und du weißt gar nicht, ob sie es eingefordert hat oder ob als Allianz natürlich die Planeten selber gesagt haben, hier, ich gebe euch meine Tochter zum Schutz der neuen Prinzessin. Wenn das kann ja auch aber eine sein. Bestehende Machtstruktur wäre, warum? Aber generell ist es ja. Also grausam. Mir leuchtet auch nicht ein, warum man diese alte Tradition oder ob wir die neu einführen. Das würde aber heißen, dass es vorher diesen Königinnenwechsel gar nicht gab, oder? Ja, eben, es kann ja sein. Das also kann wie gesagt, sein, weil wir nicht wissen, dass es nur eine Serenity gab und nicht viele. Genau. Also mein persönlicher Headcanon ist, dass das eine Dynastie ist mit vielen, vielen Königinnen, die es immer wieder gab. Für mich ist es tatsächlich eher als Headcanon wirklich, dass Queen Serenity die einzige war. Echt? Und beziehungsweise die erste. Und das ja eben, deswegen, es wird ja gesagt, sie war so lange einsam. Und dann wollte sie endlich eine Tochter. Ich glaube schon, es dass sie quasi eher die Verkörperung der Mondgöttin war. Und sie jetzt eine Prinzessin haben wollte, quasi. Ich glaube, also in meinem Kopf ist es eher eine. Okay, dann hätte ich ein spontanes Headcanönchen dazu, ein Headkanönchen, dass eigentlich diese Machtstruktur um ihre Prinzessin herum nach dem Vorbild der Erde aufbaut. Wo sie sagt, ey, die haben Shiteno, die haben eine, der Prinz der Erde ist immer umgeben von magischen Beschützern, das möchte ich auch haben für meine Prinzessin. Das würde auch erklären, wenn Usagi praktisch, also nicht Usagi, Prinzessin Serenitys ganze Erziehung, dass da schon ein Erdeneinfluss drin steckt. Ja. Aber wie gesagt, es muss auch gar nicht Serenity sein. Es muss gar nicht Queen Serenity sein, die das entschieden hat. Ja. Es kann auch einfach sein, dass das etwas war, was es überall im Universum gab. Sobald es quasi also beziehungsweise im Sonnensystem, sobald es quasi einen Nachfolger gab, hatte der magische Beschützer. Und dass sie alle gesagt haben, okay, da haben wir jetzt tatsächlich die größte aller Königinnen in unserem Sonnensystem, hat eine Tochter, auch der müssen wir Beschützer schicken. Ja, und vor allem gibt es das ja auch in anderen Systemen. Wir wissen es von Kakio, die ihre Starlights hat. Genau. Aber wer hat dann Queen Serenity beschützt, als sie klein war? Vielleicht war sie nie klein. Stimmt. Ah, da habe ich einen Nachtrag noch zu Serenity vom letzten Mal. Das haben wir hinterher noch besprochen. Weil wir uns ja eigentlich geeinigt haben, dass uns gefällt die Theorie, dass die Mondbewohner Aliens sind. Aber Ja. danach haben wir auch viel darüber geredet, dass der Mond als Himmelskörper die Erde auch schützt. Ja. Und dann wäre Serenity ein Avatar dieser Funktion. Und dann wäre Das sie kann auch sein, eine dass sie einfach Eingeborene. der Körper der Mond ist, Ja. dass sie tatsächlich einfach die Mond, die jetzt eine Tochter bekommen ist, dann muss sie auch kein menschliches, dann muss sie nie Kind gewesen sein. Dann Ja. kann diese Aussage, dieses unsere Aufgabe, die sie ja macht, unsere Aufgabe ist es, über die Evolution der Erde zu wachen, dann kann sie für Milliarden haben, alleine gewesen sein, zugeguckt haben, wie es plötzlich Menschen gab und Leben gab. Ja, sie Aber kann der Mond sein, ja, quasi. sie kann der Avatar des Mondes sein. Das kann sie natürlich auch sein, wenn sie ein Alien ist und dahin kommt und diese Rolle schlichtweg übernimmt. Ja, das würde auch erklären, warum sie da immer noch rumschwirrt, ihr Ja. Geist. Und die Frage ist, was sind dann die anderen Planeten, Prinzessinnen, Bewohner und so? Sind das Abkömmlinge vom Mond? Und das denke ich eher. Ich glaube nicht, dass auf jedem Planeten sich eine humanoide Avatar-Spezies entwickelt hat. Das Problem daran, was ich sehe, ist, dass wenn wir sagen, Queen Serenity ist gar keine Rasse, sondern der Mond. Und die hat genau einen Nachkömmling. Weil wir wissen, sie kann keine Kinder bekommen, sie ist dafür zum Galaxy Cordon gegangen. Dann kann das keine Mondrasse sein. Sondern dann haben wir genau zwei Mondlinge. Ja, aber wer tanzt dann auf dem Ball? Dann ist es eher logischer, dass vielleicht, sei es, die sind von Venus oder Mars, die ja durchaus vor Urzeiten mal, besonders die Venus, durchaus sagt man ja, bewohnbar gewesen sein Na, der kann. Mars vielleicht, aber die Venus mit ihren Doch die Schwefel. Venus, deshalb man sagt Echt? ja, man Okay. sagt ja, die Venus ist das, sieht ja, also das, was ich immer lese. Die Venus hat jetzt ein Klima, wie wir uns das vorstellen, nachdem der Klimawandel völlig vollendet ist. Wenn also unsere Erde kaputt gegangen ist durch den Klimawandel, dann sehen wir aus wie die Venus. Okay, das habe ich so nicht gelesen. Ich weiß nicht genau. Das ist Also, durchaus, wenn das, ne, das ist quasi okay. der Treibhauseffekt immer wieder krasser wird, dass es so aufheizt, dass das Ganze nicht mehr raus kann, dann sieht ein Planet später so aus wie die Venus. Sprich, andersrum gedacht, kann aber eine Venus auch durchaus mal ein Planet gewesen sein, der belebbar war, bei dem dann der Klimawandel das angerichtet hat, was da heute ist. Somit durchaus die Venus, genau wie der Mars. Ich finde Kann es. man sich zumindest irgendwie bauen, fantheoretisch, Ich finde dass nicht die mal plausibel, dass die belebbar dann waren? alle humanoid wären. Wenn sich da überall auf jedem Planet oder Mond, sagen wir bei Jupiter, Nicht hätte auf sich das jedem. Leben auf einem Mond entwickelt, nicht auf Jupiter selber. Ich glaube nicht, dass die immer alle ausgesehen hätten wie Menschen. Nee, das muss nicht sein. Aber wenn wir sagen, es kam von einem, der eine oder der andere, es kann genauso von der Erde. Dass die von der Erde kamen und überall besiedelt haben. Ja, also die Magische Besiedlungstheorie, Mond. egal ob Besiedlung vom Mond durch Aliens oder Besiedlung von der Erde in der Vergangenheit, glaube ich eher, Ja. weil sie einfach so menschlich aussehen. Sonst hättest du nämlich Sailor Tintenfisch und Sailor, Ja, was weiß ich alles. andersrum, die Kinmoku sehen auch menschlich aus. Ja. Und die kommen von ganz woanders. Ja. Eben, ja, die ganzen Aliens sehen immer alle aus wie Menschen. Das ist auch El und Eben. En. Und auch alle, das Einzige, was wir haben, was nicht, und auch die haben eine menschliche Form, ist Mao. Ja. Und selbst Sengoku Tenjiku, die ja quasi in der einen Geschichte, ja, in der anderen Geschichte nicht, aber auf jeden Fall von beiden sicher ist, dass sie jemand ist, der von Mao kommt, Oh. Also auch jemand, was Katzenhaftes. Also nach dem Manga ist sie, nach dem Manga ist sie quasi die Prinzessin, die Senshi nee, nach dem Anime ist sie Senshi von Mao, der böse geworden Okay. ist. Nach dem Manga Das ist nett. ist sie Ja. Person von Mao, die Senshi von Mao überwunden hat und getötet hat und dann die Kräfte von ihr bekommen hat, von Galaxia, von der anderen. Und Aliens nehmen ja manchmal auch In einfach nur beiden Formen Versionen an, ist sie ja. aber von Mao. Und sie Phobos ist und der Deimos sind einzige. auch Aliens, die eine Genau. Vogel- oder Menschenform annehmen können, weil es passt. Genau. Genau. Das heißt, wir haben also diese zwei Formen. Wir haben Tiere, die menschliche Form haben können, die Aliens sind. Und wir haben Menschen, Und L und beziehungsweise N haben auch menschenförmige. eine Form, in der sie weniger menschlich sind und dann Aber trotzdem irgendwie noch humanoid. ja, das Und ist dann aussehen können eigenartig. sie nicht. Aber das ist natürlich, um die Geschichte zu erzählen, einfacher. Genau. Das muss man so hinnehmen, weil das ist das Fantasy-Element dabei. Eben. Aber offensichtlich können Aber nach Pluto zum dieser Beispiel Geschichte hat. Aliens aussehen wie Menschen. Pluto hat ja einen Vater und die Senshi sind klein. Die haben auch zumindest einen, waren sie mal Kinder Ich weiß im gar Silver nicht mal, Millennium. wie sehr das Kronos als Vater kennen ist. Weil sie sagt, ja, natürlich, sie sagt das quasi in diesen Ansprechen, aber wir nennen Gott auch unseren Vater. Wie sehr das sein muss, dass Kronos tatsächlich ihr Vater ist, würde ich mal trotzdem auch irgendwie in Zweifel. Weil sie als Setsuna und als Charakter nicht Aber nirgendwo wenn sitzen wir und sagt, oh, ein Kronos ist Avatar für den übrigens mein Mond Vater. haben können, können wir auch ein Avatar für die Zeit haben. Natürlich können wir das haben. Aber nur aus diesem Ausspruch heraus würde ich nicht unbedingt sagen, dass es so sein muss. Weil, ne, Okay. es ist ja, sie bietet ihn ja an. Es sind ja Gebetsformen, in denen sie von Ja. Kronos spricht. Also es muss nicht Und dann, unbedingt. genau. Wobei es aber schon so ist, dass eben in früheren Kulturen eine göttliche Herkunft hergeleitet wurde durch viele Dinge. Total. Und sich die Pharaonen haben sich legitimiert, indem sie sich als von den Göttern. Also sie wurden von ihrer Mutter geboren, aber die Mutter war in dem Moment nur das Werkzeug einer Göttin. Genau. Andererseits hätte ich schön gefunden, wenn Queen Serenity tatsächlich Senshi gehabt hätte, weil wir wissen, es gibt ja sehr viele Ja, Kleinplaneten aber und es wir gibt sehen viele sie ja nicht. Möglichkeiten. Wir sehen nichts, ja. Wir Das sehen sie ist dann nicht. Und reiner dadurch, dass wir Headcanon. keine sehen, dafür, dass wir keine sehen, das fände ich schon sehr. Ja, also alleine für das, dass es vorher Serenities gab. Die Theorie, da spricht für mich dagegen, oder dass es die Tradition vorher gab, spricht für mich dagegen, dass Queen Serenity keine hat. Aber es ist eine reine Fantheoriengeschichte. Das haben wir nämlich bei den Chiteno auch. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gab immer Chiteno und es gab immer wieder, sie sind immer wieder gekommen als dieselben. Dass die Chiteno, die wir heute sehen, dieselben sind, die vor Tausenden von Jahren schon andere Erdenkönige und Erdenprinzen beschützt haben. Oder es gibt eben die Idee, dass es ein Amt ist, dass Menschen als Menschen geboren werden, das sehen wir auch im Manga, und ihnen die Kräfte der Chiteno durch diese Verwandlung verliehen werden. Aber sie sind nicht dieselben Menschen, die ihre Vorgängergeneration waren. Aber das ist wiederum im Manga wieder so, dass es sagt, nein, es sind exakt dieselben. Nur ihre Ja. Erinnerungen an früher müssen wiederkehren. Und das ist wieder diese Reset-Button-Geschichte, wo ich Ja. eigentlich sehr gerne Fantheorien sehe. Ich mag es, andere zu sehen. Es gibt so viele Fan-Chiteno-Versionen, wo sie als Menschen eine Geschichte haben und dann diese Chiteno-Transformation obendrauf kriegen. Ja. Und Ja. Unsere Senshi. Rei bleibt Rei. Makoto bleibt Makoto. sie verwandelt sich, sie bekommt Fähigkeiten, sie bekommt Erinnerungen, aber sie wird nicht der Mensch, der sie im Silver Millennium war, oder nicht die Person, die sie nicht war, ja auch kein Mensch, aber Wobei wir das sie wird nicht nicht zu der fest sagen Person von können, weil wir, damals. ich weiß nicht, ob wir das so fest sagen können. A, weil wir die nicht gut genug kennen, Doch, die weil. Person, die sie damals waren. Und B, weil sie in Crystal Tokyo offensichtlich ja wieder trotzdem, also ich finde Sie können sich aber die wieder Crystal Tokyo zurückverwandeln besser und ihr näher. Leben als Mensch führen. Also wenn der Kampf Ja, vorbei ist, total. dann Das werfen Sie total. die Transformation ab, die Verwandlung, und leben wieder als Mensch. Also Sie sind Aber in. in Crystal Tokyo machen sie das offensichtlich nicht. Und das machen sie deswegen offensichtlich nicht, weil Chibiusa die Namen nicht kennt. Aber das ist schon eigenartig, weil Rey, wenn sie als Sailor Mars verwandelt ist, hat genau dieselbe Reaktion auf Usagi, nämlich, warum bist du schon wieder zu spät? Kannst du dich nicht mal zusammenreißen? Warum Ja, total. nervst du mich schon wieder? Das ist Aber immer noch dieselbe wir Person. wissen, ja, aber wir wissen nicht, ob nicht Sailor Mars im Silver Millennium genauso gewesen wäre, wenn sie zusammen aufgewachsen wären. Das stimmt. Ne? Das ist wieder die Reset-Button-Geschichte, dass man sie genauso wiederbringt, wie sie waren. Das finde ich Verschwendung. Ich mag es ja auch, wenn sie durch verschiedene Schauspielerinnen gespielt werden und ihre in den Musicals oder in der Live-Action, und man gibt ihnen etwas, was nicht identisch ist, sondern jede gibt ihre eigene Persönlichkeit mit rein. Ja, Das finde ich generell ich bin, besser. ich habe tatsächlich dazu überhaupt gar keine Emotionen, muss ich sagen. Ja. Ich finde das in die eine Richtung wie in die andere Richtung, finde ich das plausibel, dass sie, ne, eigene Persönlichkeiten hatten, neue Persönlichkeiten Ehrlich oder gesagt, eben doch die andere, die einfach in einer anderen Situation. Und es ist ja auch eine spannende für den Canon Diskussion ist zu das plus, sagen, ja. es ist ja auch eine spannende Diskussion zu sagen, sind wir, ist unsere Persönlichkeit so, wie sie eben ist? Oder ist die eben durch die Umstände, die wir haben, beeinflusst? Und der durch dieselben Anlagen anders wirken, je nachdem, in welchem Kontext du groß wirst. Denke ich auch. Es muss Und zu Unterschiede sagen, geben. dass Sailor sie Moon ist die dieselben Geschichte, Anlagen dass man hatten. nicht dasselbe Leben lebt, sondern ein anderes und Ja. besseres. Aber Eben. ich Und mag es, das finde ich ja. gerade. Nein, Canon-kompatibel du aus. ist beides, würde ich sagen. Ja. Aber, also dass man dieselbe Person ist, aber sein Leben besser lebt, ist Canon-kompatibel. Dass man anders ist, weil man ein Mensch ist und nicht mehr auf, ist auch Canon-kompatibel. Und ich mag, Ich wenn ich finde, wir sehen das Fanfictions. relativ gut Stell dir mal vor, du liest an. 10 verschiedene Fanfictions und alle haben exakt dieselbe. Natürlich, total. Da mag ich ja auch die Total. Das ist die Variation. Logik. Das ist die Logik von jedem Ja. AU. Zu gucken, diese Balance zwischen was Ja. bleibt gleich und was verändert sich mit verändertem Eben. Setting. Und ich finde, wir sehen das auch sehr gut an Serenity und Usagi. Ich stelle mir immer vor, Usagi ist der Mensch, der Serenity hätte sein können, wäre sie in Usagis Fußstapfen aufgewachsen. Dass sie aber nicht gleich sind, dass Ja. Serenity durchaus ernsthafter ist, zwar dieses Freche und dieses Kindische noch in sich drin hat, das aber so glatt gebügelt wurde durch ihre Erziehung und ihren Stand, Ja. dass sie sehr viel eleganter ist durchaus. Ja. Außerdem habe ich dann immer, Und das ist vielleicht noch ein Mini-Mini-Headcanon, mit dem wir auf, mit Fantheorie, mit dem wir aufhören können, wenn wir nicht noch was zu tun haben. ja, unsere Aber, zwei kurzen Folgen sind mal wieder eine lange geworden. ja, naja, Ja, wie ich gesagt, habe da wir noch können auch gleich noch noch was eine. zu sagen, aber sag du zuerst. Genau. Eine, dass Usagi deswegen tollpatschig ist, weil sie immer noch nicht sich umgewöhnt hat von der Schwerkraft, die es auf dem Mond gab. Abgelehnt. Abgelehnt. Sie Ich ist mag ein es Mensch. total. Der ganze Punkt an der Geschichte ist ja, sie ist jetzt ein Mensch. Und als Mensch hast du ein paar Millionen Jahre Evolution hinter dir, die exakt in dieser Evolution stattgefunden haben. Wir sind extrem an den Druck hier angepasst und an die Schwerkraft. Das Natürlich, kann natürlich. ich Aber dir mit jemandem, versichern der Erinnerungen als. an was anderes hat, ich finde das schön Nein, zu ich nicht. sagen, weil, ne, offensichtlich war Serenity nicht ganz so tollpatschig. Nein. Außerdem, was ich auch schön finde, ist ein großer Unterschied, das hat PGSM hingekriegt. In PGSM haben wir gegen Ende eine Konfrontation, wo Usagi als Usagi mit Serenity spricht. Und der große, große Unterschied ist nicht, ja, also der Unterschied vor allem ist, Usagi hat Familie und Freunde. Usagi liebt ihre Familie, Usagi liebt ihre Freundinnen, Usagi liebt alle Menschen und das Leben. Sie ist in dieser sehr, sehr, in der größten und lebhaftesten Stadt aufgewachsen der Welt und sie liebt das. Und sie sagt, Ja, sie ist weil glücklich da, ja. Serenity sagt, die Erde kann eigentlich von mir aus auch zerstört werden. Mir ist doch alles inzwischen egal. Und Usagi sagt, nein, ich liebe eben nicht nur Endymion oder Mamoru. Es gibt nicht nur einen Menschen in meinem Leben. Ich liebe meine Familie. Ich liebe meine Freunde. Das ist genauso wichtig wie Mamoru. Und das werde Ja. ich nicht wegwerfen, nur wegen einem. Nur wenn ich Mamoru verlieren sollte, werfe ich deswegen nicht die Liebe zu meiner Familie weg und die Liebe zu meinen Freunden. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist die gelebte Erfahrung von Usagi und auch vielleicht der Charakter von Usagi wird dadurch auch geprägt, dass sie liebevoll aufgewachsen ist, mit einer liebenden Familie und mit Freunden. Das ist etwas, was Serenity so wahrscheinlich nicht hatte. Und deswegen hängt Serenitys ganzes Leben von einer Person ab. Wenn ich von der geliebt werde, ist mein Leben erfüllt und wenn nicht, ist mein Leben nichts wert. Und deswegen finde ich schon, dass es eben auch eine wiedergeborene Serenity auf der Erde, wenn sie als Usagi aufwächst, zu völlig anderen Schlüssen kommen wird, ein völlig anderes Leben leben Definitiv, wird da bin ich und total dabei. auch einen anderen Charakter annehmen wird. Natürlich gibt es eine angeborene, sag ich mal, Empfindlichkeit gegenüber Krisen im Disposition, Leben. genau. Es gibt Menschen, die sind generell anfälliger oder tun sich schwerer in Krisen. Aber es kommt schon auch darauf an, wie ist dein Umfeld, wie ist deine Unterstützung, Ich meine, da folgen ja ganz wie vielen gut bist du verschiedenen in deiner Welt aufgehoben? Theorien. Usagi ist aufgehoben in ihrer Welt. Und daraus zieht sie viel mehr Kraft, als Serenity je könnte. Sie hat aber auch extrem viel Resilienz, das muss man dazu sagen. Und dann sind wir wieder bei vielen, bei Dispositionen, wo Aber wir das sagen, hatte entweder eben hat sie sich Prinzess die aufgebaut. Serenity nicht. Ja, Deswegen sind sie nämlich eben. nicht identisch. Eben. Natürlich sind sie nicht identisch, das habe ich auch nie gesagt. Ich sage aber, sie haben bestimmt Aber und sicherlich dieselbe Anlage, die sich mit Erziehung und Umgebung und Kontext eben anders äußert. Und deswegen, ich finde man, gerade deswegen mit dem, und ich bin da total dabei, bei allem, was du gerade gesagt hast, dass das eben gerade diese Liebe zu ihrem Leben, dieses Glück, was sie darin empfunden hat, Ja. was Serenity nicht kannte, ein großer Unterschied zwischen den beiden Ja. ist. Und deswegen finde ich es umso tragischer, dass ihre Zukunft Neo Queen Serenity heißt, Ja. wo sie wieder isoliert ist. Wir haben auch einen Unterschied, dass Usagi lernt, ihre Kräfte zu benutzen. Sie wächst in ihre Rolle hinein als Beschützerin. Von Serenity habe ich nicht den Eindruck, dass sie wirklich reinwächst in die Rolle, die sie haben soll später. Dass ihr das Ich glaube nur. schon, dass sie da einerzogen wird, aber sie wird da halt sehr einsam einerzogen, als Ja. Prinzessin in einem Schloss mit ihren vier Beschützern, Ja, aber das die nicht ihre Selbstbewusstsein, Freunde das sind, sondern ihre Usagi sich ja Beschützer. auch erst aufbauen muss. Am Anfang ist Usagi natürlich geschockt, als sie kämpfen muss, als sie Gegner hat und sie kann das nicht sehr gut. Aber sie entwickelt eben auch eine ganze Menge Vertrauen in sich und ihre Freundinnen, weil sie diese Erfahrungen machen musste. Und weil sie aber auch ja, sie hat einen Reifeprozess, den, denke ich, Serenity so nicht hat, weil es keine Notwendigkeit war. Vielleicht, wir wissen es nicht, vielleicht gab es Notwendigkeit für Serenity zu kämpfen. Aber Ja. sie hat mit ihrer Macht einfach, denke ich, nicht gelernt, wirklich umzugehen. Ja. Sie trifft so extreme Entscheidungen, ohne dass sie sich bewusst ist, was sie damit eigentlich anrichtet. Und das zeigt nicht davon, dass sie da reingewachsen ist. Ich denke, ihre Rolle und ihre Gut, Kräfte sind ihr aber noch ein paar Nummern zu groß. Aber wir sollten mal zu einem Ende kommen, ja. genau. Haben wir noch was zu Pluto? Ansonsten? Wenn nicht, egal. Wenn wir noch was finden, müssen wir es nächstes Mal nochmal reinschieben, gut. Weil ich bin für heute ausgeplutot. Sehr gut. Ja, ausreichend Pluto gehabt. Würde ich sagen. Und es bleibt noch genug fürs nächste Mal übrig. Wir machen nochmal Fantheorien. Und vielleicht schaffen wir auch noch mal zwei kurze Episoden, wenn wir viele kleine Theorien haben. Pluto war eben ein Megathema. Ja. Deswegen haben wir eigentlich die eigene Folge gegeben. Okay. Na gut. Vielen Dank, Flora. Bis zum nächsten Mal. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Sag doch kurz, wo man dich findet. Man findet mich bei AO3, bei fanfiction.net und auf Tumblr unter dem Penname Flora One. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!